Flores, Grammatice est Ludolfus de Luco, grammatische Traktate in Deutschland als Vorläufer der humanistischen Wissenschaft. Ich freue mich sehr, Herrn Kollegen Silagic dazu begrüßen zu dürfen und bin überzeugt, dass er uns sehr Wichtiges sagen wird, was vielleicht gerade jemand, der sich viel mehr mit Humanismus beschäftigt hat, vielleicht noch nicht so gesehen und vielleicht manchen auch eine Überraschung bringen könnte. Ich danke Ihnen herzlich, Herr Kollege, und bitte Sie nun, das Wort zu ergreifen. Nach der eindrucksvollen synoptischen Übersicht, die Professor Buck uns gegeben hat, müssen Sie sich darauf einstellen, dass ich nur einen winzigen Ausschnitt aus dem Thema, das hier besprochen wird, behandeln kann. Und vielleicht aber auf diesem Gebiet gerade die allgemeinen Auffassungen, etwa die bisher darüber herrschen, etwas ergänzen kann. Sie werden den Namen des im Titel dieses Vortrags genannten Ludolf vermutlich noch nie gehört haben. Der Zusammenhang, der zwischen ihm und den Humanisten besteht, wird zudem auf den ersten Blick überraschen. Bei Erasmus von Rotterdam lesen wir in einem Brief an Kardinal Thomas Wolsey, es ist der Brief Nummer 810 im dritten Band der Leidener Ausgabe, ich zitiere, Ac rursus nobis obtrudantur Evrardus, florista, fugutio et catholicon, ni vestra prudentia impotentes illorum affectus coerceat. Erasmus verteidigt sich vor dieser Stelle gegen seine Kritiker und erklärt, wenn der Adressat, der Kardinal, jene Kritiker nicht in Schranken weise, dann, Zitat, dann könne es noch so weit kommen, dass uns wieder Eberhard von Bethün, der Florista, Ugutio von Pisa und das Katholikum des Johannes Balbi von Genua vorgesetzt werden. Es erscheint hier der Name Florista unter denen, deren Wiederverwendung im Schulunterricht Erasmus offenbar für den schlimmsten Rückfall in die Barbarei empfinden würde. Dieselbe Meinung bestätigt sich auch in den kleinen, von Erasmus verfassten satirischen Posse Conflictus Thaliae et Barbariei, im ersten Band derselben Ausgabe, ein Zwiesprache zwischen der Barbarei und der Muse. Dort tritt die Barbarei als Leiterin einer Schule in Zwoll auf und nennt an erster Stelle in ihren Lehrplan den Florista, der seinen Namen von den Flores, von den Blumen ableitet. Worauf die Muse Thalia nur ironisch einwirft, sed non a bene volentibus, freilich nicht von wohlriechenden Blumen. Dann nennt auch hier die Barbarei wieder den Papias, Ugutio, Michael von Dacien und schließlich noch Johannes von Garlandia aus dem 13. Jahrhundert, der so schwierig sei, dass ihn nur ganz wenige verstünden. Und das kommentiert die Muse so, überhaupt niemand versteht diese Barbaren, der nicht selber Barbar ist. Wer könnte auch die Leute verstehen, die sich selbst kaum verstehen können? Florista heißt also ein Lehrbuch, das hier unter anderem als Vertreter der mittelalterlichen Barbarei angeprangert wird. Und noch einen Beleg für diese Einstellung finden wir in den Dunkelmännerbriefen, den Epistulae Virorum Obscurorum, heißt es, in einem Brief des Dunkelmannes Johannes Textoris, Debetis scire et mihi credere, quia etiam quando fui ad hoc juvenis multa legi, in literis humanis et Stephanum fliscum et grecistam et syntis facetum floretum, et quod verum sit tunc scripsi unum librum quidicitur florista, in quo bene videtis scientiam meam et plura alia si ego velem me jactare. Textoris erzählt also, dass er die genannten schrecklich barbarischen Autoren gelesen und auswendig gekonnt hat und dann selbst sogar das Buch mit dem Titel Florista verfasst hat, in dem man seine ganze Weisheit bewundern könnte. Unter dem Namen Florista war also im Mittelalter ein Lehrbuch zum Begriff geworden, das die Autoren der Dunkelmännerbriefe für so schrecklich hielten, dass sie glaubten, es trifft jemanden besonders schwer, wenn sie ihm daran die Verfasserschaft unterstellten. Was ist das nun eigentlich? Der Titel Florista ist abgeleitet vom Initium des Werkes, das mit den Versen beginnt: Flores grammatice propono scrivere Christe. Ich habe die Absicht, die Blumen der Grammatik zu beschreiben, O Christus. Es ist heute noch in rund 30 Handschriften erhalten. Dazu kommen zwei mir bekannte Drucke, einer von 1502 in Reutlingen, ein zweiter 1506 in Köln. Die Drucke und ein großer Teil der Handschriften haben zum eigentlichen Text, der etwas über 1000 Hexameter umfasst, noch einen ganz ausführlichen Kommentar. Auch die Drucke tragen nur den Titel Florista cum Commento. Trotzdem können wir den Namen des Verfassers ganz sicher bestimmen. Er hat ihn nämlich am Schluss des Werkes in einer Art von biblischem Akrostich genannt, freilich so versteckt, dass man ihn ohne Hinweis von außen, entweder durch Hervorhebung in der Schreibweise oder durch eine Bemerkung im Kommentar, nicht finden könnte. Es sind die im Zettel abgedruckten Verse 1020 und folgende: Luce dolet fuscum de lumine cordis terrinis per sito grandiloquis aliis vel damna latinis. Zuerst merkt man, dass das hofft, dass etwas dahinter versteckt ist, weil es keinen so rechten Sinn gibt. Man kann es versuchen zu übersetzen, muss dann die mittelalterliche Orthographie sich vergegenwärtigen. Terrinis kommt nicht von Hero, sondern ist eine Schreibung für Erinnis. Und wenn wir davon eine Interpunktion setzen, alle Handschriften und beide Drucke haben Erinnis. Wenn wir aber davon eine Interpunktion setzen, kann man mit einiger Mühe übersetzen: Bei Licht oder bei Tage empfindet das dunkle Schmerz über die Erleuchtung. Die Erinie, öfters im Mittelalter metaphorisch für die Hölle gesetzt, bringt schnell Schaden denen, die Kenner der Sprache sind und andere Lateinsprechende. Es ist wirklich nicht sehr sinnvoll. Aber die Kommentare schon weisen darauf hin, dass man durch die Entnahme der ersten Silben, ich habe Ihnen das unterstrichen, den Namen des Verfassers erhält. Und es heißt dann im Kommentar: Ludolfus de Luco dicebatur presentis libri auctor. Alle Kommentare haben das. Vielleicht sollte man aber etwas weitergehen und noch die nächsten drei Wörter dazu nehmen, ebenfalls mit den ersten Silben. Und dann kommt heraus Rudolfus de Luco he fecit an der nächsten Zeile. Dann kann man nämlich eventuell dieses, die Herkunftsbezeichnung identifizieren, das mit Luco allein nicht möglich wäre. Das könnte irgendeine Latinisierung eines deutschen Ortes mit Hain sein. Mit Lucohe kommt man auf eine Stadt Luckau in Brandenburg, ca. 100 Kilometer südlich von Berlin, im Mittelalter meistens als Lukowe oder Lukow, aber auch in der Form Lucohe vorkommend. Diese Stadt, deren urkundliche Überlieferung schon im 13. Jahrhundert einsetzt, war im 14. Jahrhundert durch ihren Schöffenstuhl ziemlich angesehen. Aller Wahrscheinlichkeit nach stammte Ludolf von daher. Außer seinem Namen und dieser Herkunft erfahren wir aus den Flores Grammatice noch, dass er in Hildesheim wirkte. Er nennt sich dort Hildensemensis. Für viele von Ihnen wird sich möglicherweise die Assoziation an Ludolf von Hildesheim einstellen, da er eine Ars Dictandi verfasst hat, die teilweise in den Briefstellern und Formelsammlungen von Rockinger abgedruckt ist. Und auch in der Literatur werden die beiden, soweit der Ludolf, der hier behandelte, überhaupt vorkommt, gelegentlich gleichgesetzt. Ich glaube nicht an diese Gleichsetzung. Für den bekannteren Ludolf von Hildesheim ist nirgends ein Beiname de Lucohe nachzuweisen. Und die Flores Grammatice sind ein halbes Jahrhundert, gutes halbes Jahrhundert nach der Ars Dictandi des Ludolf von Hildesheim entstanden. Wir können sie zeitlich einordnen, weil Ludolf von Luckau das 1286 fertiggestellte Katholikon des Johannes Balbi benutzt hat, das ja, bevor es benutzt wurde, erstmal dort nach Hildesheim gelangen und berühmt werden musste, sodass eine Entstehung nach 1300 wahrscheinlich ist. Als Terminus antequem können wir 1446 feststellen, bei dem im Übrigen ziemlich unbedeutenden Hugo Spechtshardt von Reutlingen werden Verse aus den Flores Grammatice in seiner 1346 fertiggestellten Forma Discendi zitiert. Wie komme ich nun dazu, diese wenig nach 1300 entstandenen Flores Grammatice in den Zusammenhang dieser Tagung unter dem Gesichtspunkt Anfänge des Humanismus, Vorläufer humanistischer Grammatik zu bringen? Ich möchte Ihnen im Laufe dieses Vortrages unter anderem zeigen, dass die philologischen Bemühungen der Humanisten um den lateinischen Grundunterricht keineswegs ein origineller Neuanfang waren, wie ich es mir auch bis vor kurzem, freilich als Laie auf dem Gebiet der Forschung des nachmittelalterlichen Lateins, vorgestellt habe. Es war keineswegs so, dass die Humanisten die Texte der klassischen Autoren systematisch erforscht und von diesen her die Regeln eines klassischen Lateins abgeleitet hätten. Trotz der herrschenden Meinung handelt es sich bei ihren Grammatiken sehr häufig nur um Variationen, allenfalls um sehr sachte Weiterentwicklungen der mittelalterlichen Schulbücher, unter denen das Lehrbuch mit dem Titel Doctrinale, trotz des Titels eine Grammatik, des Alexander von Villadei den ersten Platz einnimmt. Und zwar nimmt es den ersten Platz ein, sowohl in der Skala der als mittelalterlich und barbarisch von den Humanisten verdammten Werke, als auch überraschenderweise bei den Materiallieferanten, die die Humanisten ausschrieben, ohne es zu nennen. Genannt wurden von den Humanisten dagegen als Autoritäten auf dem Gebiet der Grammatik folgende angesehene Namen: Aelius Donatus, der Lehrer des Hieronymus, der im 4. Jahrhundert die beiden sehr nachhaltig, auch im Mittelalter nachhaltig wirkenden Werke, die Ars Minor, eine Grammatik in Frage- und Antwortform für Anfänger, und die Ars Major für Fortgeschrittene verfasst hat. Beide Werke sind im 4. Band der Grammatici Latini von Keil abgedruckt. Ebenfalls noch aus dem 4. Jahrhundert haben wir den Grammatiker Servius, der bereits einen Kommentar zum genannten Donat und auch einen sehr ausführlichen Kommentar zu Vergil geschrieben hat. Im 6. Jahrhundert schließlich wirkte in Konstantinopel Priscian, dessen Institutiones Grammatice in 18 Büchern das umfangreichste erhaltene grammatische Werk des Mittelalters sind. Sie füllen die Bände 2 und 3 der Grammatici Latini bei Keil. Hierbei ist es wichtig zu wissen, dass sich das auch von den Humanisten als Autorität anerkannte Werk Priscians in 2 recht ungleiche Teile gliedert. Die ersten 16 Bücher behandeln nur die Formenlehre, die Bücher 17 und 18 die Syntax. Im Mittelalter unterschied man zwischen diesen beiden Teilen und bezeichnete die Bücher 1 bis 16 mit der Formenlehre als Priscianus Major, die Bücher 17 und 18 mit der Syntax als Priscianus Minor. Major und Minor bedeuten hier also etwas ganz anderes als bei Donat, die Ars Minor für Anfänger und die Ars Major für Fortgeschrittene. Wer sich nun diese Namen Donat, Servius, Priscian vor Augen hält, wird mit Interesse feststellen, dass sich schon rein äußerlich eine ungebrochene Tradition der grammatischen Studien vom Mittelalter zum Humanismus aufzeigt, denn die überwiegende Zahl aller frühmittelalterlichen Grammatiken bis ins 11. Jahrhundert waren Kommentare zu Donat. Ich wollte Ihnen diesen allgemeinen Hintergrund kurz darstellen, damit es uns leichter fällt, die hier behandelten Flores Grammatice des Ludolf von Luckau einzuordnen. Das Werk besteht, wie schon erwähnt, aus etwas über 1000 leoninischen Hexametern, also Versen mit einem Binnenreim. In Vers 10 und 11 heißt es, die Verszählung stammt von mir, es gibt ja noch keine Ausgabe mit gezählten Versen: Priscius autorem mihi dat librumque minorem grammatice legis ut combinem meliores. Deutsch: Priscian gibt mir mit seinen Büchern 17 und 18 die Grundlage, damit ich die besseren oder die besten Gesetze der Grammatik zusammenstellen kann. Wenn man sich aber die Ausmaße der beiden Werke vorstellt, etwa 1020 Verse bei Ludolf gegen 270 Druckseiten Priscian in der Ausgabe von Keil, wird man von vornherein keine vollständige Versifizierung der Vorlage erwarten. Die Flores Grammatice teilen sich in 5 Kapitel. Dazu kommen einige Verse Einleitung und ein Schluss, die beide moralischen Unterton haben und deswegen auch später in Florilegien gern aufgenommen worden sind. Kapitel 1, das Demonstrativ- und Relativpronomen, die Konstruktion von Relativsätzen, Verse 1 bis 142. Zweitens die Redefiguren, Synthesis, Antithesis, Prolempsis, Zeugma, Sylempsis. Drittens, Subjekt und Prädikat und Fragen der Kongruenz, Verse 310 bis 445. Viertens, die Kasuslehre, über 400 Verse, der umfassende Teil des Werkes. Und fünftens, Fragesätze und Antworten darauf. Wer von Ihnen einmal versucht haben sollte, irgendeine grammatische Frage bei Priscian selbst zu lösen, wird schnell festgestellt haben, dass das einerseits schwer verständlich und unübersichtlich ist und dass dort vor allem die lateinische Grammatik im großen Umfang mit griechischen Beispielen und Parallelen erörtert ist. Wenn wir an den Wirkungsort Konstantinopel denken, verständlich. In den letzten beiden Büchern, also den Priscianus Minor mit der Syntax, macht der griechische Text fast ein Viertel des Umfanges aus. Diesen griechischen Partien stand das Mittelalter, wo Griechischkenntnisse die ganz seltene Ausnahme waren, recht verständnislos gegenüber. Das fing schon mit der Schwierigkeit beim Lesen an. Manchen von Ihnen wird die Formulierung gnoto solitos, wie es da steht, für das griechische gnotise auton geläufig sein. Gnoto solitos wurde ja sogar der Titel eines moralischen Buches im 14. Jahrhundert. Und an diese Schwierigkeiten erinnert auch Ludolfs erstes Thema, das beginnt mit dem Vers Est olitos idem. Das sind keine Fehler, die erst die Abschreiber hineingebracht haben. Das sind genuine Fehler der Verfasser. Leicht zu erklären, das große Alpha wird dann als Lambda gelesen, weil man ja wusste, dass das L anders geschrieben wird. Der freilich nicht sehr überzeugende Versuch, das Griechische einzuführen, beschränkt sich aber bei Ludolf auf diesen Vers. Und bei anderen Fragen bleibt er auf dem ihm vertrauten Boden des Lateinischen. Und nur dort, wo es sich um Fremdwörter, etwa um griechische Termini für Redefiguren handelt, merkt man die Unkenntnis des Mittelalters. Wer nun von der Kenntnis anderer mittelalterlichen Grammatiken herkommt und die Flores Grammatice überfliegt, wird zunächst nicht viel Auffälliges finden. Die Beispiele, die in den Grammatiken seit der Antike aufscheinen, haben sich nicht geändert. Für den einfachen Satz heißt es immer Sokrates curit oder irgendein anderer Name. Dabei wird in den mittelalterlichen Versgrammatiken der Name Sokrates des Verses wegen immer zu Sortes gekürzt, ebenso wie wir oben Priscius für Priscianus hatten. Oder es auch in allen Grammatiken Plato verbarat petrum, albus homo, equus inibilis. Und für die Zusammenfassung von Wörtern mit verschiedenem Geschlecht, Fragen der Kongruenz also, lesen wir Mars Venus et Saxum sunt albi. Mars Venus et Saxum. Die Verse werden ohne Rücksicht auf ihren Inhalt, den man trotz Mars und Venus nicht als unchristlich empfindet, einfach übernommen, wenn sie in den Hexameter passen. Woher kommen aber nun die Beispiele, die wir nicht in den von Ludolf benutzten Vorlagen finden? Er kann natürlich selbst Beispiele erfinden, zum Beispiel an den Stellen, wo er sich vorstellt, wo er seinen eigenen Namen unterbringen will. Beim Akkusativ der Beziehung sagt er, gentem teutonicus est Ludolfus. Also Ludolf ist ein Deutscher in Bezug auf seine Herkunft. Manchmal erlebt man auch da Überraschungen. Bei Vers 94, wo es auch um die Regeln der Kongruenz geht, wenn ein Relativpronomen Gegenstände verschiedener Genera verbindet, schreibt er Ludolf, der Vers unde, Doppelpunkt hört er rein, tue mamme sunt qualis ubera vacce. Deine Brüste sind wie die Euter einer Kuh. Diese sachliche Aussage in diesem Satz, wenn man das so sagen kann, ist im Mittelalter ebenso wie in der Antike natürlich eine überaus bösartige Beschimpfung. Das weibliche Schönheitsideal wird in dieser Zeit, wie auch in der Antike, durch einen besonders kleinen Busen verkörpert und es war wohl jedem Leser von Ludolfs Werk die Passage im Hohen Lied gegenwärtig, wo es heißt Ubera tua sicut potri, deine Brüste sind wie zwei Trauben. Und Ludolf bringt den Satz ja eigentlich auch nur als Beispiel dafür, dass es heißt tue mames und quales ubera und nicht qualia ubera, das Relativpronomen sich also auf das Antecedens bezieht. Trotzdem fällt der Satz auf, besonders weil Priscian bei der Behandlung des gleichen Themas ganz andere Beispiele bringt. Die Lösung, wie das hineinkommt, bringt uns ein ganz anderes Werk des Mittelalters, nämlich das Katholikon, und wirft zugleich ein charakteristisches Bild auf die Flores Grammaticae. Vom Katholikon, der ausführlichsten Grammatik und des ausführlichsten Lexikons des späten Mittelalters, gibt es keine kritische Ausgabe. Aber die schon 1460 gedruckte Inkunabel ist in einem Nachdruck zugänglich. Auf Folio 18 verso dieser Ausgabe wird dasselbe Problem abgehandelt. Aber hier heißt es als Beispiel für einen fehlerhaften Gebrauch mit der Bezeichnung improprie sei es benutzt, das Zitat aus Horaz, Epodon 8, sed incitat me pectus et mame putres equina qualis ubera. Der deutschen Übersetzung, gewiss, dein Euter reizt mich, deine welke Brust, dem Euter einer Stute gleich. Wohlgemerkt, das Horaz-Zitat im Katholikon als improprie und falsch, bei Ludolf, es heißt so. Ludolf hat auch vorher erklärt, im Widerspruch zum Katholikon, concordare debent cum preveniente. Warum hat das Katholikon nun das als falsch bezeichnet? Die Lösung finden wir, wenn wir weiterlesen. Und zwar bei Ludolf. Er sagt nämlich, sepe tamen contra mihi dicit theologia. Beispiel, semen qui Deus est. Die Bibel widerspricht mir aber oft, denn dort heißt es, semen qui Deus est. Das heißt, das Relativpronomen wird auf das Nachfolgende bezogen. Die Anspielung ist auf die Stelle Galater 3,16, wo es heißt, semini tuo qui est Christus. Ich finde das für unsere Auffassung von einer mittelalterlichen Grammatik nicht uninteressant. Müssen wir nicht einiges Selbstbewusstsein voraussetzen, wenn Ludolf eine grammatische Regel für richtig hält und gegen den Widerspruch der Bibel und auch des recht einflussreichen Katholikons dabei bleibt? Der Widerspruch des Bibeltextes zu seiner Regel wird gar nicht verschwiegen, sondern notiert, aber dann als Schluss doch das Horaz-Zitat gesetzt und mit discrepat illud zum Ausdruck gebracht, der Klassiker hat es anders und eigentlich richtig. Natürlich finden wir bei Ludolf auch zahlreiche, freilich nicht wahllose Übernahmen aus dem Doktrinale des Alexander von Villadei. Das bietet sich immer dort an, wo derselbe Stoff zu Wortlisten zusammengefasst werden muss. Und es ist eigentlich bis heute noch so geblieben, wenn wir in den Schulgrammatiken mnemotechnische Hilfskonstruktionen finden, wie sie schon im Mittelalter gebräuchlich waren. Ich erinnere mich noch an Figet, Pudet, Penitet, Tedet, ad Cremiseret aus unserer Grammatik. Das kommt schon in den Doktrinale vor. Wo freilich Ludolf gegenüber dem Doktrinale abändert, ist es durchwegs eine Verbesserung in Richtung auf Klarheit und leichtere Verständlichkeit. Natürlich enthalten die Flores Grammatice auch die Dinge, die den Abscheu der Humanisten erregt haben. Ich rede hier zunächst von den Humanisten, die ihren Abscheu vor dem mittelalterlichen Grammatikunterricht ins Positive verkehren wollten, indem sie eigene Grammatiken verfasst haben. In Italien waren das etwa Sulpicius von Veroli, Antonius Mancinellus und Pylades von Brescia, auch Carino von Verona und zuletzt Lorenzo Valla. Als Hauptangriffspunkt und wichtigste Verkörperung der dunklen Zeit kann man, wie gesagt, das Doktrinale des Alexander von Villadei bezeichnen, das ja auch als Unterrichtswerk im späten Mittelalter die wichtigste Rolle spielte. Die Fehler, die die Humanisten diesem und anderen mittelalterlichen Grammatiken zu Recht ankreideten, sind sehr häufig daraus entstanden, dass die mittelalterlichen Autoren zulässige Ausnahmen des klassischen Lateins unzulässig verallgemeinert haben, daneben auch eine Vorliebe für archaisierende oder preziöse Bildungen zeigten. Auch bei Ludolf finden sich ganz handfeste Fehler, so etwa bei der Behandlung des Genitivus Partitivus, wo sich Ludolf hoffnungslos verheddert hat. Er erklärt dort, wenn eine Gruppe aus einem Mann und einer Frau besteht, dann sagt man, istorum mas unus mulia tamen altera, Erbtum. Und wegen des Istorum, auf das er hier den Nachdruck legt, meint er, dass man dann eigentlich auch sagen könnte, Istorum nullier est unus. Das ist natürlich ebenso unsinnig, wie wenn er in Vers 794 sagt, statt nubo Petro, ich heirate Petrus, könnte man auch sagen, nubo a Petro. Hier hat er Schwierigkeiten mit dem intransitiven Verbum, das einen offensichtlich transitiven Sinn hat. Wer sich freilich an seine Schulzeit erinnert, wo man in der Kasuslehre dieses Wort ja auch behandelt und zumindest an den deutschen Schulen mit der rührenden Hilfsübersetzung, ich nehme den Brautschleier für jemanden, umschreibt, damit es irgendwie angepasst wird, wird nachsehen, dass man mit diesem Wort Schwierigkeiten haben konnte und es etwas nachempfinden. Sehr viele krasse Fehler im Text lassen sich aber nicht nachweisen, wenngleich manche Stellen dunkel erscheinen und ohne den Kommentar nur schwer verständlich sind. Auch ist die korrekte Prosodie der Wörter nicht immer beachtet, darauf kommt es aber dem Autor bei seinen leoninischen Hexametern nicht an. Von einem anderen Zug, der den Humanisten Ekel einflößt, ist Ludolf dagegen frei. Das Prunken mit den vorgeblichen Griechischkenntnissen und die gewaltsame Konstruktion etymologischer Erklärungen. Hauptsünder auf diesem Gebiet war, freilich in langer Tradition stehend, der Gräzismus des Eberhard von Bethyn, der etwa gleichzeitig mit dem Doktrinale Alexanders von Viladei entstanden ist. Eberhard hatte den Mut gehabt, ein ganzes Buch seiner Grammatik den Erklärungen griechischer Wörter zu widmen, ohne selbst die griechische Sprache zu beherrschen. Das Ergebnis war auch danach. Als Beispiel sei hier nur Buch 861, die Erklärung von Katholikos angeführt, was so gedeutet wird, kata heißt universalis und von kata wird Katholikus mit einer Endung gebildet. Ludolf bleibt nicht nur frei von solchen Dingen, er wagt es auch, vorsichtig Dinge zu kritisieren, die der doch anerkannte Gräzismus und sogar die Bibel bringen, nämlich die Wendung Horum Major, das nach Meinung Ludolfs zu Unrecht von Horum Maximus abgeleitet ist oder vielleicht nach griechischem Vorbild gebildet sei. Ludolf stellt lakonisch fest, das ist schon den Vers, den Zettel, über den Komparativ, sed per Gräzismum quandoque regit genitivum et horum major honit sacra pagina lector. Also, im Gräzismus steht, dass der Komparativ bisweilen den Genitiv regiert und die Bibel bringt horum major größer als diese. Dann aber fügt er einfach hinzu, ut supra dixi vult haec vis esse supreme. Wie ich aber schon oben gesagt habe, muss dies, der Genitiv, die Konstruktion des Superlativs sein. Ich will mit der Beschreibung solcher Eigentümlichkeiten bei Ludolf keineswegs behaupten, die Flores Grammatice stellten einen Wendepunkt in der Tradition mittelalterlichen Grammatikunterrichts dar. Ich will Ihnen nur zeigen, dass es sich um einen Autor handelt, der keineswegs blind und kritiklos das Überkommene weitergibt, sondern die antiken Autoren immer im Auge behält und dabei eine Grammatik verfasst, die sich, wie wir noch sehen werden, in vielen Einzelheiten, aber doch nicht grundsätzlich von denen mancher Humanisten unterscheidet. Eine Änderung, die die Humanisten in ihren Lehrbüchern durchgesetzt haben, es ist die Frage, ob es ein Fortschritt war, war die Verbannung aller sprachphilosophischen und linguistischen Gedankengänge und Spekulationen. Ich kann das deswegen nicht nur als Fortschritt empfinden, weil ich glaube, dass jeder, der sich intensiv mit einer Sprache beschäftigt hat, und das sollte ja wohl die Voraussetzung dafür sein, dass man ein grammatisches Lehrbuch verfasst, dass also jeder Grammatiker sich über einige dieser Dinge Gedanken machen muss. Frage, wie weit reichen unsere grammatischen Kategorien aus, um die Vielfalt der sprachlichen Erscheinungen zu umfassen? Oder wie weit ist die Sprache überhaupt in der Lage, unsere Gedanken eindeutig auszudrücken? Eine nur deskriptive Grammatik, die solches außer Acht lässt, ist ein gutes Hilfsmittel, um Regeln weiterzugeben. Wer sich aber auf die so erlernten Regeln beschränkt, bleibt vermutlich auch in seinem Beitrag zur Sprachentwicklung steril. Und ich glaube, dass damit der Vorwurf zusammenhängt, den man den Humanisten gemacht hat, dass sie nämlich aus dem Lateinischen, das bis dahin gelebt hatte, obwohl es nicht mehr Muttersprache war, erst zu Recht eine tote Sprache gemacht haben. Ludolf zeigt sich uns auf diesem Gebiet der sprachlogischen Spekulation zwar nicht ganz uninteressiert, aber doch recht zurückhaltend. Ich darf das am Beispiel seiner Auffassung von den Relativsätzen erläutern. In unseren lateinischen Schulgrammatiken lernen wir das Deklinationsschema von qui, que, quod, die Verbindung von is, qui und die Konstruktion des verschränkten Relativsatzes. Ludolf aber macht sich darüber hinaus Gedanken über den Sinngehalt der beiden durch das Relativpronomen verbundenen Glieder und sieht da Unterschiede zwischen der Verbindung wir qui grammaticam etiam logicam dedit, der Mann, der die Grammatik erfand, erfand auch die Logik, sozusagen die vollkommene Identität durch das Relativpronomen dargestellt, oder wir qui commune nomen est disputat, der Mann, Mensch, ein gewöhnliches Substantiv, redet, oder einen Satz wie, wer das liest, ist das klügste aller Geschöpfe. Insgesamt tüftelt er sich 7 Arten von Relativsätzen aus, die mit der Konstruktion nichts zu tun haben, sondern nach inhaltlichen Kategorien geordnet sind. So etwas erscheint uns eine typisch scholastische Spitzfindigkeit, das Aufteilen einer im Grunde einfachen Sache. Aber auch ohne, dass sie Sprachphilosophie betreiben, wird es sie vielleicht stutzig machen, dass wir ja auch noch verschiedene Funktionen relativischer Verbindung kennen. Sie wissen aus dem Elementarunterricht im Englischen, dass man dort zwischen den sogenannten notwendigen und nicht notwendigen Relativsätzen unterscheidet und das auch grafisch durch die Setzung oder durch das Weglassen des trennenden Kommas. Es ist also nicht unbedingt vollkommen abwegig, wenn man von den inhaltlichen Fragen nicht ganz absieht. Und es war gerade die Erforschung der Semantik im Verhältnis zu den grammatischen Kategorien, die vom 12. Jahrhundert an die Kommentare zu den lateinischen Grammatiken zu überwuchern begann. Diese Kommentare waren natürlich einfach vom sachlichen Inhalt her sehr schwer verständlich. Wenn sie dann noch etwas nachlässig abgeschrieben wurden, obwohl es bei diesen tüftligen Dingen wirklich auf jede Silbe ankam, führte das oft zu katastrophalen Folgen, zu unsinnigen oder auch unverständlichen Texten. Die Humanisten haben unter großem Geschimpfe dieses philosophische Beiwerk radikal aus dem Grammatikunterricht verbannt. Und erst zu Ende des 19. Jahrhunderts war man wieder in größerem Umfang so weit, Grundprobleme der Sprache überhaupt wieder zu untersuchen. Wer heute als Philosoph, die Philologen umgehen das nämlich meistens, auf diesem Gebiet tätig ist, behandelt dieselben Probleme, die auch im 12. und 13. Jahrhundert bei den Autoren der Modi Significandi erörtert werden. Stellvertretend für Arbeiten auf diesem Gebiet möchte ich Ihnen das hier auf dem Zettel angegebene Buch von Heinz Enders, Sprachlogische Konzeptionen der Scholastik und die wissenschaftliche Grundlegung der Semantik nennen, in der Sie auch weitere Literatur dazu finden. Manchmal freilich rechtfertigen die Autoren dieser Kommentare durchaus die Vorwürfe der Humanisten, wenn sie vor lauter Philosophie grobe sachliche Schnitzer begehen. Ein besonders amüsantes Beispiel eines solchen Fehlers enthält auch der Kommentar zu den Flores Grammatice. Und die Gegner der mittelalterlichen Grammatik hätten sich gewiss ein besonderes Vergnügen daraus gemacht, ihn anzuprangern, wenn sie ihn gefunden hätten. Ludolf bringt in Vers 730 bei der Behandlung des Akkusativs als Beispiel das berühmte Zitat aus Vergils zweiter Ekloge, Coridon ardebat Alexim. Der Hirte Coridon war in Liebe zu Alexis entflammt. Ardere aliquem. Das Beispiel selbst wird auch in demselben Zusammenhang von Christian gebracht. Sie werden wissen, dass es sich bei diesem Gedicht Vergils um eines der einfühlsamsten Denkmäler gleichgeschlechtlicher Liebe handelt, vielleicht nicht nur der lateinischen, sondern der Weltliteratur überhaupt. Der Kommentator, der auch in den beiden Drucken abgedruckt ist, muss entweder den Vers nicht gekannt haben, nicht verstanden haben, oder er hatte moralische Bedenken. Er erläutert nämlich den Vers, Exemplum, Coridon ardebat Alexim, id est diligebat, sive ardenta amabat Alexim illam mulierem. Er liebte also Alexis, diese Frau. Wahrscheinlich war ihm die Frau als Objekt der Liebe einleuchtender. Der Vollständigkeit halber muss ich erwähnen, dass Alexander von Villadei das Beispiel im Vers 1261 seines Doktrinales sozusagen entschärft hat. Er sagt, Bonus ardet amorem Christi. Der gute Mensch ist für die Liebe zu Christus entbrannt. Ludolf, dem ja auch dieser Vers geläufig war, das Doktrinale kannte er, hatte solche moralische Bedenken nicht. Ich habe Ihnen mit der Schilderung einiger charakteristischer Züge einen Autor vorstellen wollen, der vielleicht geeignet ist, das stereotype Bild vom barbarischen, an falschen Autoritäten ausgerichteten Latein etwas zu modifizieren, das uns die Humanisten von aller mittelalterlichen Philologie einzureden versucht haben. Es fehlt aber eigentlich noch die zweite Seite des Bildes. Wenn ich Ludolfs Flores Grammatice, wenn ich sogar das verteufelte Doktrinale als Vorläufer humanistischer Grammatik bezeichnen möchte, dann müssen wir uns vielleicht ein bisschen mit den lateinischen Grammatiken befassen, die nach ihrem eigenen Anspruch humanistisch sind. Wie steht es mit den lateinischen Elementarlehrbüchern der Humanisten? Ich glaube, dass das bisher sehr wenig verglichen worden ist, weil kaum ein Humanismusforscher sich die Mühe gemacht hat, eine mittelalterliche Grammatik wirklich durchzulesen und die Medievisten sich mit den Grammatiken der Humanisten kaum beschäftigt haben, auch nicht kaum beschäftigen konnten, weil es an kritischen Editionen fehlt. Ein 1971 erschienener Aufsatz von Terence Heath, Sie haben ihn auf dem Zettel mit dem Titel Logical Grammar, Grammatical Logic and Humanism in Pre-German Universities, beginnt mit den wohltönenden Worten. It has long been recognized that the literary revolution precipitated by humanists in the 15th and 16th centuries was paralleled by profound pedagogical innovations in the traditional scholastic educational structure. Also, man hat seit langem erkannt, sagt Terence Heath, dass zu der literarischen Revolution, die von den Humanisten im 15. und 16. Jahrhundert herbeigeführt wurde, parallel grundlegende pädagogische Neuerungen in der traditionellen scholastischen Erziehungsstruktur vorgingen. Zitat Ende. Und dann kommt als Beleg für diese Behauptung eine Anmerkung. Vergleiche Remigio Sabadini, La Scuola e gli Studi di Guarino Carini Veronese, Genua 1896, Seite 38 bis 47, besonders 46. Vermutlich kann man sich in der Regel darauf verlassen, dass kein amerikanischer Leser eines solchen Aufsatzes ein italienisches Buch, noch dazu aus dem vorigen Jahrhundert, nachschlagen wird. Nun gibt es aber das Werk nach Sabadinis auch in einem Nachdruck von 1964. Und wenn man sich doch die Mühe machte, die angegebene Stelle darin anzuschauen, erlebt man eine große Überraschung. Zu Beginn des angeführten Abschnittes erklärt Sabadini. I manuali della scuola guariniana sono tutti come abbiamo veduto di genere grammaticale. Per il latino le regole di Guarino, la Janua, il doctrinale e Frisciano. Welche Lehrbücher des elementaren Lateins wurden also von Guarino benutzt? Über das Doktrinale und Christian, die letzten zwei, brauche ich keine Worte mehr zu verlieren. Die Janua ist eine anonyme Versifizierung des Donat, die seit dem 13. Jahrhundert in Handschriften überliefert ist und ihren Namen von dem Incipit hat, das Sie auf dem Zettel finden, Janua sum rudibus primam cupientibus artem. Ich bin die Pforte für Anfänger, die den Beginn der Kunst, der Grammatik nämlich, anstreben. Mit Christian, dem Doktrinale und der Janua stand also Guarinos Unterricht fest auf dem Boden der Tradition, der mittelalterlichen Tradition. Wie aber ist es mit den Regulae bestellt, die Guarino selbst verfasst hat? Legen vielleicht diese Zeugnis ab von den angeblichen, tiefgreifenden pädagogischen Erneuerungen. Schließlich sagt ja Sabadini, possiamo chiamare Guarino il più grande maestro del suo secolo. Die Grammatik Guarinos ist gedruckt nicht zugänglich, wir sind daher auch dabei auf die Untersuchung Sabadinis angewiesen. Und dieser nennt die Regulae zusammenfassend tutto medievale. Guarinos Buch ist ebenso wie die Grammatik seines 1406 gestorbenen Landsmannes Francesco Buti im Aufbau und in den Vorschriften vornehmlich von der Grammatik des um 1250 tätigen Magisters Pontius oder Pontius abhängig, der in Frankreich gewirkt hatte und dessen hier einschlägiges Werk die Summa de Constructione betitelt war. Für die Darstellung der ungedruckten mittelalterlichen Grammatiken, zu denen auch dieser Pontius die Vorlage Guarinos gehört, sind wir auf das Werk von Charles Thurot angewiesen, das 1868 erschienen ist und in einem Neudruck von 1964 zugänglich ist. Aus den Zitaten bei Thurot, der die von ihm behandelten Grammatiken teilweise sehr ausführlich exzerpiert, können wir uns dem Urteil Sabadinis über Guarino voll anschließen. Die Regule sind eine durchwegs mittelalterliche lateinische Grammatik. Bei den Merkversen aus Guarinos Grammatik, die Sabadini teilweise wiedergibt, finden sich natürlich viele aus dem Doktrinale Alexanders. Andere, die im Doktrinale nicht vorkommen, konnte ich in den Flores Grammatice unseres Ludolf nachweisen. Das heißt nicht, dass Guarino die Flores gekannt oder exzerpiert hat, sondern ist nur ein Hinweis auf die Verbreitung und Lebensdauer solcher eingängiger Merkverse. Wichtiger erscheint mir Folgendes. Guarinos Übernahme beschränken sich nicht auf die in sein Lehrbuch eingeflochtenen Merkverse. Vielmehr lässt sich die Abhängigkeit vom barbarischen Mittelalter, und ich meine jetzt speziell die Januar, auch an solchen Stellen nachweisen, wo das Mittelalter vom alten Donat abweicht. Die Januar ist im Wesentlichen eine Versifizierung des Donatus Minor. Guarino hatte beide Quellen zur Verfügung. Wenn er sich bei Diskrepanzen zwischen dem antiken und dem mittelalterlichen Autor für das Mittelalter entschied, so ist das doch bemerkenswert. Mir ist aufgefallen, eine Stelle, wo eine solche Diskrepanz besonders Nachwirkungen zeigte. Sie alle wissen, dass die lateinischen Grammatiken ganz am Anfang immer die sogenannten 8 Redeteile, Partes Orationis, behandeln. Wir bezeichnen das in der heutigen Grammatik als die Wortarten. Antik und mittelalterlich gibt es folgende 8 Partes Orationis: Nomen, Verbum, Pronomen, Adverbium, Participium, Conjunctio, Präpositio und Interjectio. Entgegen unserem heutigen Gebrauch wird das Partizip als eigene Wortart angesehen, dagegen das Adjektiv unter den Nomina gezählt. Bei den Verben unterscheiden wir heute zwischen transitiven und intransitiven Verben. Donat kannte aber 7 Accidentia Verbi. Das Mittelalter und Guarino unterscheiden 8 Arten von Verben. Dabei werden im Mittelalter und in der Antike die Kategorien nach anderen Gesichtspunkten zusammengestellt. Es werden also Deponentia, inkohativer, transitiver und intransitiven Verben jeweils als eigene Gruppe zusammengestellt, obwohl diese Bezeichnungen ja vollkommen verschiedene Funktionen haben. Immerhin, wenn man 7 und 8 nachzählen kann, hat Guarino die größere Zahl offenbar für einen Fortschritt gehalten. Sabadini glaubt an einer Stelle von Guarinos Regulae ein richtiges Zurückgreifen über die mittelalterliche Grammatik auf Priscian feststellen zu können. Guarino hat 2 Absätze aus Priscian wörtlich in vollem Umfang übernommen, von denen Sabadini meint, che non occorrono nel buti e pare negli altri grammatici medievali. Eine dieser beiden Absätze aber springt einem förmlich entgegen, wenn man das Katholikon aufschlägt, wo es nämlich ganz am Anfang zitiert wird. Wir waren auf Guarino durch den Aufsatz von Heath aufmerksam gemacht worden und ich möchte seinem Anspruch von den Profound Pedagogical Innovations hier nur noch das abschließende Urteil Sabadinis entgegenstellen. Der schreibt von Tutto l'organismo è medievale, senza il minimo indizio di quella ribellione che ci hanno avvezzati a scorgere nell'indirizzo umanistico. Es erhebt sich nun die Frage, ob wir es bei Guarinos Grammatik mit einem besonders rückständigen Exempel zu tun haben. Wir müssen also mit einigen anderen Grammatiken vergleichen von solchen Gelehrten, die man entweder heute als Humanisten bezeichnet oder die sich nach eigener Aussage seinerzeit selbst so eingestuft haben. Sie werden keine vollständige Übersicht an dieser Stelle von mir erwarten, brauchen Sie auch nicht zu befürchten. Aber ich hoffe doch, dass die ausgewählten Beispiele einigermaßen repräsentativ sind. Der Grammatiker Johannes Sulpicius Verulanus aus Veroli in der Campania leitet in der zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts seine Grammatik mit einer metrischen Verurteilung des Alexander von Viladei ein. Den Namen finden Sie. Nolo in Alexandro perdas tua tempora frustra. Est brevis ille nimis, fuscus est ille nimis. Das heißt, ich möchte nicht, sagt er zum Leser, dass du deine Zeit mit dem Werk des Alexander sinnlos vergeudest. Es ist zu kurz und allzu unverständlich dunkel. Und im Kapitel über das Nonnen schreibt er, es ist hier nach einem Leipziger Druck von 1503 zitiert, ich wundere mich, dass nicht in früherer Zeit erfahrene Lehrer die Grammatik neu bearbeitet haben, sondern es vorzogen, die Jugend in den unverständlichen Irrtümern Alexanders zu unterweisen. O, die unglücklichen Knaben, verachtet den Alexander, verwerft ihn, flieht vor ihnen. Man hat in den späteren Drucken diese Ausfälle gegen das Doktrinale stillschweigend weggelassen und das mit gutem Grund. Bei näherer Betrachtung entpuppt sich nämlich das Opus des Sulpicius als nichts weiter, denn eine prosaische Reproduktion des Doktrinales mit vielen der charakteristischen Fehlern oder Eigenheiten des mittelalterlichen Lateins. So die Formen glis glitis und glisis statt gliris, der Nominativ mammona, die Form mulieris und viele andere mehr. Erstaunlicherweise sind es diese Dinge, die der wenig spätere Pylades von Brescia am Ende des 15. Jahrhunderts nicht etwa seinem fast Zeitgenossen, sondern wieder nur dem Alexander vorwirft, so dass glis glitis den falschen Gebrauch der Distributivzahl ternus statt der Ordinalzahl tertius, eine Unsitte, die im Mittelalter verbreitet war, aber nur in Versen. Der Prosa ist es dort die Ausnahme geblieben und in Versen hat man es aus metrischen Gründen gemacht. Nicht recht einleuchten will uns der Vorwurf des Pylades, dass ein Grammatiker es für unter seiner Würde halten sollte, über barbarische und gemeinsam hebräische Wörter wie Seraph oder Cherubin auch nur ein Wort zu verlieren. Hier muss man ihm entgegenhalten, dass diese Wörter nun einmal in den lateinischen Texten vorkamen, die das Publikum Alexanders und auch dasjenige des Pylades lesen musste. Im Übrigen behandelt Pylades in seinem Werk mit dem Titel Carmen Scholasticum die Formenlehre, die Metrik und auch die Etymologie, und dabei steht er mit beiden Beinen fest in der mittelalterlichen Tradition. Aber mehr noch, als Pylades einsehen musste, dass er dem Alexander nicht Rechtes entgegensetzen konnte, kehrte er reumütig zum Mittelalter zurück und verfasste einen Kommentar zum Doktrinale, Annotationes in Alexandrum de Villa Dei, und dass sein Versuch, das Doktrinale nirgends so sehr misslungen ist wie in seiner Heimat Brescia, beweisen die 7 verschiedenen Auflagen des Doktrinale, die im 16. Jahrhundert in Brescia aufgelegt worden sind. Im Jahre 1491 verfasste Antonius Mancinellus aus Velletri unter dem Titel Spica Quatuor Voluminum eine versifizierte Formenlehre, die von einem Freund folgendermaßen eingeleitet wird. Ab eatiam barbarus Alexander et barbaram cum sua barbarie repetat patriam. Nun möge der Barbar Alexander sich fortscheren und mit seiner Barbarei sein barbarisches Vaterland wieder aufsuchen. Und wenn man dann in der Spica weiterliest, stellt sich heraus, dass lange Passagen wörtlich aus dem Doktrinale abgeschrieben sind. Aber nicht nur Memorialverse mit einer Aufzählung zusammengehöriger Wörter, sondern auch die Darstellung und Funktion der Redefiguren, Antithesis, Hyperbaton, Anadiplosis und so weiter. Und auch er gibt glis glisis als erlaubt an, im Sinne von lappa, und glis glitis für Kreide. Sie werden sich vielleicht wundern, warum die unscheinbare Bilchmaus, glis, auch Haselmaus, eine solche Rolle in den Grammatiken spielt, aber sie war offenbar unter den monosyllabischen Wörtern das einzige mit so vielen Variationsmöglichkeiten. Sehr hübsch in diesem Zusammenhang ist es auch, dass dieser humanistische Grammatiker an einer Stelle die mittelalterlichen Autoren und die Autorität des heiligen Thomas von Aquin höher wertet als ausgerechnet Horaz, wo er nämlich die Prosodie des Wortes temetum, der Wein, der Met, erklärt. Klassisch heißt es temetum, und er sagt temetum vocitamus, temetum flaccus, temetum sed dicit Aquinas. Zwar sagt Horaz temetum, aber Thomas von Aquin sagt temetum, und deshalb müssen auch wir temetum sagen. Bleiben wir in Oberitalien. Ihnen allen ist Aldus Manutius als venezianischer Drucker bekannt. Vielleicht wissen Sie aber nicht, dass er auch ein Werk mit dem Titel Rudimenta Grammaticaes Latine, Lingue, verfasst hat, das er 1501 gedruckt hat und das auch später noch unter dem Titel Institutionum Grammaticarum Libri Quatuor aufgelegt wurde. Ich konnte in München eine Ausgabe aus Hagenau von 1522 benutzen. Aldus Manutius empfiehlt in seiner Einleitung die Lektüre von Cicero und Vergil und beklagt sich. Equidem puero mihi cum Alexandri Carmen ineptum de arte grammatica receptore cogente memorie mandabam. Non ita contigisse plurimum doleum. Es tut mir leid, dass mir die Lektüre von Cicero und Vergil nicht vergönnt war, weil ich als Knabe auf Befehl meines Lehrers das blöde Ineptum-Gedicht des Alexander auswendig lernen musste. Diese seine Schulbildung kann er allerdings auch in seiner Grammatik nicht verleugnen. Auch bei ihm finden wir, leicht umgestellt, aber ohne sachlichen Fortschritt, Alexanders Verse über die Redefiguren wieder. Im Übrigen ist seine Grammatik ein Versuch, Christians Stoff in Frage- und Antwortform zu sammeln. Dabei ist er nicht immer erfolgreich, so erklärte einmal zu einem Martial-Epigramm, Lorenzo Valla habe hinzu in den Elegantie erklärt, Ficus sei hier gegen Christian, nicht nach der vierten, sondern nach der zweiten Deklination zu beugen, worin beide Humanisten irren. Und in seinen Verseinlagen feiern Manna, Mamona, Passia wieder fröhliche Urstände, und immer wieder stellen wir fest, dass er bei sachlicher Übereinstimmung mit Alexander dessen Verse doch ein bisschen umzuformen versucht. Seine Verslehre, die etwa die Hälfte seines Werkes einnimmt, hat das Werk des Terentianus Maurus aus dem 2. Jahrhundert nach Christus zur Grundlage, ist furchtbar unübersichtlich, braucht aber hier nicht eines behandelt zu werden. Fehler gegen die klassische Latinität finden sich beim Durchblättern reichlich. So etwa salivi salivaram als Perfektform von salire, nicht zerspringen, sondern salzen, das korrekt salii heißen müsste. Und es ist nicht überraschend, aber für den beruflichen Hintergrund des Verfassers interessant, dass während der Wirkungszeit des Albus Manutius, also von 1493 bis 1515, allein in Venedig das Doktrinale sechsmal gedruckt wurde. Sie haben vielleicht erwartet, als ich vom Latein der italienischen Humanisten sprach, zuallererst den Namen des 1457 verstorbenen Lorenzo Valla zu hören, dessen Werk De Elegantiis Linguae Latinae wenigstens dem Titel nach jedem bekannt ist, das sich mit der Zeit der Humanisten befasst. Doch ist das Werk Wallers keine Grammatik, überhaupt kein systematisches Buch, obwohl die Thematik mit grammatischen Fragen zusammenhängt. Als Lehrbuch wäre das Werk vollkommen ungeeignet gewesen. Es ist mehr ein programmatischer Aufruf, sich an klassischen Autoren zu orientieren, wenn man Latein schreibt. Hätten wir also hier einen Humanisten, der ja auch zeitlich vor den bisher behandelten eine Revolution im Lateingebrauch durchführte, die meisten von Ihnen werden über Valla mehr wissen als ich. Ich kann mich darauf beschränken, mich hier auf Sabadini zu beziehen, diesmal in seine Schrift Storia del Ciceronianismo e di altre questioni letterarie nell'età della Rinascenza, Torino 1885. Dort finden Sie sehr schön geschildert die Auseinandersetzung zwischen Valla, der sich gegen die strengen Ciceronianer stellt, und Poggio Bracciolini, der ihm zahlreiche Fehler gegen die korrekte Latinität nachweist. Sabadini betont auch den merkwürdigen Umstand, dass sich Valla offenbar nicht in der Lage zeigt, in seinen eigenen Werken das elegante, korrekte Latein zu schreiben, dessen Missachtung er den anderen vorwirft. Tra il Valla teorico e il Valla scrittore c'è tanta distanza che i critici stessi di allora se ne stupivano e il Giovio dice che lo stile della storia di Napoli del Valla non pare affatto di quel Valla che insegnò altrui le eleganze, ma non le seppe usare. Seite 26. Dass wir auch Lorenzo Valla ruhig unter die bisher behandelten Humanisten einordnen können, bestätigt auch eine Schrift, die nach ihrer Anlage hier an erster Stelle zu behandeln gewesen wäre. Vallas Meditationes Grundam Locorum ex Alexandru. Was nämlich als Richtigstellung, vielleicht als Abrechnung mit dem barbarischen Doktrinale gedacht ist, erweist sich, wenn ich so sagen darf, als ein zweischneidiges Schwert. Das verhasste Doktrinale dient als Grundlage für die Entwicklung der grammatischen Regeln. Die eigentlichen Richtigstellungen von Fehlern sind nämlich viel weniger als die Erläuterungen von Alexanders Regeln. Eine Notwendigkeit, etwas zu erläutern, die sich bei einer Versgrammatik von selbst ergibt, wie auch die zahlreichen mittelalterlichen Kommentare zeigen. Selbst bei den Richtigstellungen dürfte Valla nicht immer ein ganz reines Gewissen gehabt haben. Lassen Sie mich ein Beispiel anführen. Valla zitiert den Vers 654 des Doctrinale. Dort heißt es im Doctrinale, hec paradisus habet nardus domus atque faselus. Das heißt, die Wörter paradisus, nardus, domus und faselus sind feminina. Dann fügt Valla hinzu, falsum est hec paradisus quia hic paradisus dicitur. Paradis ist maskulin, sagt Valla. Er nimmt einfach nicht zur Kenntnis, dass bei Alexander fünf Verse weiter hinten hic paradisus steht, Bei diesem Vers nimmt er an etwas anderem Anstoß, so dass der Eindruck entstehen muss, Alexander habe oben ganz sinnlos Paradiesus weiblich gebraucht. In Wirklichkeit verhält es sich so, dass man im Mittelalter versuchte, zwischen dem biblischen Paradies, der eigentlichen Bedeutung des Wortes, und zwischen der Metapher für einen anmutigen Ort zu unterscheiden. Nur das letztere, viel seltener gebrauchte, sollte feminin sein. Diesen Unterschied hat Alexander nur erwähnt, hat ihn als bekannt vorausgesetzt, ausführlich erläutert, wie er zum Beispiel im Gräzismus des Eberhard von Bethune und in der Grammatik eines italienischen Magisters Caesar aus dem 13. Jahrhundert. Der Unterschied im Gebrauch der Genera zwischen Hegparadiesus und Hegparadiesus wird übrigens auch in der Grammatik des schon erwähnten Sulpicius von Veroli aufrechterhalten. Ich glaube deshalb, hier feststellen zu können, dass Wallers Meditation ist mehr ein kritischer Kommentar zu Alexander von Villadesin als eine grundsätzliche Abkehr vom Doktrinale. Sachlich, nicht in der Intention. Die Erscheinungen, die wir erblicken, wenn wir den Untersuchungen der Lateinstudien auf Deutschland wenden, sind erwartungsgemäß mit einiger zeitlicher Verschiebung ähnliche. Eine knappe und treffende Unterrichtung darüber finden Sie in der Einleitung zur Ausgabe des Doktrinales von Dieter Reichling, der sich auch als Kenner des humanistischen Studienbetriebs ausgewiesen hat. Ich kann hier seine Ergebnisse ganz kurz zusammenfassen. In Deutschland werden erst im letzten Viertel des 15. Jahrhunderts Stimmen laut, die zuerst die Abschaffung der weitschweifigen Kommentare zum Doktrinale fordern. Alexander Hegius, Johannes Sünden, Jakob Wimpfeling, Hermann Torrentinus, wenn ich hier nur einige Namen anführen darf. Zu diesem Zweck verfassten sie selbst Kommentare zum Doktrinale und wahrscheinlich einige kürzere Kommentare zu den Flores Grammatice, die aus denselben Kreisen stammen dürften, wenn sie auch alle anonym und nicht recht zuweisbar sind. Das Charakteristische an diesen Kommentaren ist das Fehlen der sprachphilosophischen Spekulationen bei grundsätzlicher Anerkennung des kommentierten Textes. Die allmähliche und langsame Verdrängung der mittelalterlichen Grammatiktexte an den Universitäten Freiburg, Tübingen und Ingolstadt schildert Terence Heath sehr ins Detail gehend in dem schon genannten Aufsatz, dessen zweiter Teil über die Logik hier nicht relevant ist. Ein Vergleich der Texte wird Ihnen die Übernahme großer Partien des Doktrinales in den Lehrbüchern der Humanisten Heinrich Mann und Brassicanus zeigen, Schülern von Heinrich Beber. Übrigens ist der Aufsatz von Terence Heath nicht so schlecht, wie man nach dem unglücklichen Anfang vermuten dürfte. In der Grundtendenz ist er zweifellos richtig und in der Fülle des beigebrachten Materials auch sehr nützlich. Bei all diesen Untersuchungen macht sich freilich das Fehlen kritischer Ausgaben sowohl im Mittelalter, also auch sowohl mittelalterlicher als auch humanistischer Grammatiken bemerkbar. So passiert es auch Heath, dass er bei dem häufigsten gedruckten Kommentar zum Doktrinale aus dem 15. Jahrhundert, der sogenannten Glossa Notabilis, die ein Gerhard von Zütphen im 15. verfasst hat, einen Satz als neu und originell und humanistisch zitiert über den Erfinder der Grammatik, den ich schon aus der Einleitung zu den Modi Significandi des Radulfus Brito aus dem 12. Jahrhundert kenne, ohne dass ich deswegen sagen könnte, dass dieser ihn nicht schon irgendwo abgeschrieben hat. Ich glaube, so viel dürfen wir nach diesen ausgewählten Charakterisierungen der Lateinstudien im Mittelalter feststellen und im Humanismus feststellen. Der Bruch mit dem Mittelalter, mit dem dunklen barbarischen Latein, existierte hauptsächlich im Bewusstsein der humanistischen Grammatiker. Dort freilich wird er immer wieder unüberhörbar artikuliert. Und vielleicht am deutlichsten in jenem programmatischen Brief Lorenzo Vallas an Johannes Serra, wohl von 1441 oder 39, dessen Text Sie jetzt in Händen kriegen und von dem ich Ihnen eine Übersetzung vorlesen möchte. Es ist ein Brief, der unendlich oft in der Literatur zitiert wurde, aber im größeren Zusammenhang in diesem Fall vielleicht ganz interessant ist. Wie du mir schreibst, triffst du oft auf Leute, die meinen guten Ruf beschimpfen und in Frage stellen, indem sie behaupten, alle Autoritäten würden von mir getadelt werden. Ich werte freilich die Tadel- und Lobsprüche auf dem Gebiet der Literatur von unkundigen Leuten, wie diese sind, die mich beschimpfen, nicht höher ein als Tadel und Lob von bösen Menschen auf dem Gebiet des Charakters, denn die einen sind blind durch Ignoranz, die anderen durch Schlechtigkeit. Und ich weiß nicht, ob man häufiger das loben muss, was sie tadeln, oder das tadeln, was sie loben. Ich habe 6 Bücher über die Eleganz der lateinischen Sprache verfasst. Habe ich in diesen jemals Vergil, um damit anzufangen, getadelt? Oder Ovid, Lucan, Statius, Lucrez, Silius Italicus, Horaz, Juvenal, Catull, Martial, Valerius Flaccus, Tibull, Properz, Plautus, Terenz, die anderen Komiker, die Tragiker oder die übrigen Dichter, die Redner etwa oder die Geschichtsschreiber oder die übrigen der Art. Varro, Cicero, Caesar, Sallust, Livius, Cornelius, Celsus, Columella, den Eltern und Jüngern Plinius, Quintilian, Cornelius Tacitus, Rutilius, Speton, Florus, Justinus und die vielen anderen. Diese sind nämlich die bedeutendsten oder doch sehr nahe daran. Habe ich die alten Philosophen kritisiert? Habe ich nicht die Rechtsgelehrten gelobt, wenn ich sagte, dass mir die Jüngeren nicht gefielen? Wie denn? Wenn ich zu Christian und den anderen Grammatikern noch etwas hinzufügte, sollte das ein Verbrechen sein? Es lässt sich doch nicht bestreiten, wenn Christian oder sonst einer von ihnen das selbst gefunden hätte, er hätte sich als Ehre angerechnet, es selbst zu überliefern. Hätten nun also die oben genannten Schriftsteller, zu denen ich noch Christian, Donat, Servius und die übrigen Antiken hinzufügen möchte, diese Hefe der Menschheit ertragen können, die uns Bücher hinterlassen haben über Grammatik, Rhetorik oder die Bedeutung der Wörter und die Auslegung der Autoren, es ist direkt peinlich, sie mit Namen zu nennen. Franziskus Brutus, Gerhard, Martin von Dacien, der über die Modi signifikant die ganze Bände ausgespien hat, Alexander von Villadei, der die Regeln des Lateins von Christian übernahm und in barbarischen Versen vortrug und aus eigenem viele Fehler hinzufügte, Petrus von Vineis, Hugutio von Pisa, das Katholikum, Azzo von Bologna, Dionysius, Nikolaus Tribet, Benvenutus von Imola, den Mönch, dann kommen Rechtsgelehrte oder Dialektiker. Freilich bin ich so weit davon entfernt, diese alle für Gelehrte zu halten, dass ich bei Gott lieber ungebildet als jenen gleich sein wollte. Dasselbe würden meiner Meinung nach die Klassiker sagten, wenn sie noch lebten. Als ich mich nun dringend veranlasst sah, über die Eleganz der lateinischen Sprache zu schreiben, weil ich feststellte, dass das meiste verderbt und depraviert war, konnte ich da anders als jene zu tadeln, die diesen Niedergang anführten, wenn ich unserem Jahrhundert, wenn ich der Nachwelt von Nutzen sein wollte. Damit aber jene einsehen, dass sie mich zu Unrecht kritisieren und dass sie bedenkenlos und bösartig sind, wenn sie ausgerechnet mich als bösartig und bedenkenlos bezeichnen, so beteure ich und wenn es recht ist, verkündige ich vor den Ohren aller Böswilligen. Meine Bücher, die ich oben genannt habe, haben sich auf Dauer besser um die lateinische Sprache verdient gemacht, als alle die zusammen, die in den letzten tausenden Jahren, 600 Jahren, über Grammatik, Rhetorik, Logik, Weltliches und Kirchenrecht oder die Bedeutung der Wörter geschrieben haben. Wenn ich mich dabei zu Unrecht rühmen sollte, so sollen sie doch gegen mich schreiben, sollen von allen Seiten ihre Geschosse gegen mich richten und sie auch noch mit Gift versehen. Es ist ein Brief, der immer wieder zitiert wird. Uns interessieren hier in erster Reihe die in Zeile 29 folgende vom Waller abgelehnten Schriftsteller, die teilweise nicht ganz einfach zu identifizieren sind, weil eine kritische Ausgabe der Briefe noch fehlt. Auffällig ist, dass unter den Getadelten einige von der heutigen Wissenschaft, jedenfalls von den heutigen Nachschlagwerken, soweit ich nachgeschaut habe, durchaus selbst als Humanisten bezeichnet werden. So etwa Francesco Uti, Francesco di Bartolo, gestorben 1406, der Lehrer der Grammatik war, ein Werk Regulae Grammaticalis verfasste und Kommentare zu Horaz als Poetiker und zu Persius schrieb, Lektor für Dante war. Oder Benvenutus aus Imola, der Grammatiklehrer in Bologna war, Kommentare zu Lucans Pharsalia, zu Valerius Maximus geschrieben hat. Auch Nikolaus Trevet wird nicht selten als früher Humanist bezeichnet. Er hat Kommentare zur Consolatio des Boetius, zu Senecas Tragödien, zu Livius und zu Juvenal geschrieben. Von anderen weiß man nicht recht, wie sie in diese Liste geraten sind. Bei Alanus könnte Waller ihm den Beinamen Doctor Universalis geneidet haben. Zum Studium des Lateinischen hat er ebenso wenig beigetragen wie Dionysius Exiguus, wenn dieser Dionysius gemeint ist. Im Grunde gehört Waller mit diesem Brief in die Reihe der Grammatiker, die Vorgaben etwas ganz Neues zu bieten, obwohl sie gegenüber den mittelalterlichen Vorgängern nur mit geringfügigen Fortschritten aufwarten konnten. Es bestand auch im Mittelalter jederzeit die Möglichkeit, aus mehreren fehlerhaften grammatischen Schriftstellern ein ziemlich korrektes sprachliches System zu zimmern. Die Kontinuität von Mittelalter zur Renaissance, die ich an den Lehrbüchern der lateinischen Grammatik aufzeigen wollte, hat Paul Oskar Christeller für das Gebiet der Rhetorik in seinem Aufsatz Humanism and Scholasticism in the Italian Renaissance aufgezeigt, der heute ja schon zitiert wurde. Die Arbeit ist jetzt unter dem Titel Humanismus und Scholastik in dem Sammelband Humanismus und Renaissance zu benutzen. Christeller weist auch auf die ununterbrochene Tradition von mittelalterlichen Studien in Rhetorik und Poetik zu den sogenannten Studia Humaniora hin, unter verschiedener Bezeichnung im Grunde doch derselbe Stoff. Eine solche Kontinuität lässt sich auch bei den Artis Dictandi, der Lehre von der Abfassung von Briefen, aufzeigen, was zum Beispiel darin seinen Ausdruck findet, dass Handschriften mit Briefsammlungen des Petrus von Vinea zusammen mit Briefen Salutatis als geschlossene Einheit zu Lehrzwecken abgeschrieben wurden und noch erhalten sind. Christella geht in seinem Aufsatz noch sehr viel weiter, denn er stellt über die Fächer der Bildung wie Jurisprudenz, Medizin, Theologie, Mathematik und Naturphilosophie, wie sie in der italienischen Renaissance vertreten waren, fest, Zitat, wir finden auf diesen Gebieten offensichtlich eine Fortsetzung der mittelalterlichen Gelehrsamkeit, die wir durchaus als Scholastik bezeichnen können. Zitat Ende. Vielleicht ist für den einen oder anderen von Ihnen das Ergebnis meines Vortrages unbefriedigend. Ich war von einzelnen Zügen, fast muss man sagen Spurenelementen in den Flores Grammatice des Rudolf von Lücker ausgegangen, die mich an Humanistisches erinnerten, und war dann zu dem Ergebnis gekommen, dass die Grammatiken der richtigen Humanisten auch nicht sehr viel mehr davon zu bieten hatten. Das muss ich nun doch etwas abgrenzen. Natürlich gab es auf geistigem Gebiet durch die Humanisten eine Wandlung, nur fand die nicht auf dem Gebiet des lateinischen Elementarunterrichtes statt. So stellen ja schon die Äußerungen der Humanisten über sich selbst, ganz unabhängig vom sachlichen Wahrheitsgehalt, etwas durch und durch Unmittelalterliches dar. Eine Selbstsicherheit, vielleicht auch Selbstüberschätzung, die aber nicht nur als psychologisches Phänomen bemerkenswert ist, sondern eine neue, positive, fortschrittsfreundliche Einstellung zur Wissenschaft, vielleicht zum Leben überhaupt spiegelt. Und das lässt sich nicht nur auf die neu erworbenen Griechischkenntnisse zurückführen. Die Einstellung zur Sprache wird in ganz andere Kategorien eingeordnet, gleichsam moralisiert. Wer schlecht Latein kann, ist auch ein schlechter Mensch, wenn man das etwas überspitzt sagen möchte. Da steckt natürlich ein deutlicher Gegensatz zum mittelalterlichen Denken, das sich in den Bescheidenheitstopoi geäußert hat, dass die eigene Rusticitas, die Unfähigkeit der eigenen stammelnden Zunge, im Gegensatz zur Größe des behandelten Gegenstandes, zum Beispiel eines heiligen Lebens, stellt. Das, was nach solchen grundverschiedenen Vorreden in beiden Fällen an Latein dastand, das mag gar nicht so sehr unterschiedlich gewesen sein, wie auch ich bis vor kurzem angenommen habe. Einerseits haben wir auch im Mittelalter Zeiten erstaunlicher sprachlicher Zucht, die, vielleicht tut man ihnen sogar Unrecht damit, als Renaissancen bezeichnet werden, karolingische Renaissance oder die Renaissance des 12. Jahrhunderts. Andererseits zeigen die an Cicero orientierten Stilübungen humanistischer Autoren so viele Rückfälle, dass auch sie wieder zu reichlicher Polemik der Zeitgenossen Anlass gaben, die ununterbrochen auf der Suche nach Splittern im Auge der Kollegen gewesen sein müssen. Zitat, im Grunde stritten sich die Humanisten untereinander ebenso viel, wie sie sich mit den Scholastikern stritten. Zitat Ende, stellt Christella fest. Ich möchte Ihnen zum Abschluss dieses Phänomen des Humanismus sozusagen e contrario nochmals verdeutlichen und als ein in den Menschen und nicht in der Sache liegendes Phänomen aufzeigen. Führen Sie sich bitte nochmals den Ausspruch Wallers vor Augen, Zeile 42 auf dem Blatt, der sagt, meine Bücher haben sich auf Dauer mehr um die lateinische Sprache verdient gemacht, als alles, was in den letzten 600 Jahren geschrieben wurde. Und dagegen wollen wir uns den auch heute schon immer wieder zitierten Ausspruch des Bernhard von Chartres stellen, den sein Schüler Johannes von Salisbury, wir sind jetzt im 12. Jahrhundert überliefert, Sie haben das auch auf dem Blatt, ich darf es Ihnen übersetzen, das, womit viele Menschen ihre Zeit verbrauchten, was zu finden sie sich furchtbar abmühen mussten, das kann jetzt leicht und schnell ein einziger erreichen. So profitiert freilich unser Zeitalter von den Wohltaten der Vergangenen, und es weiß oft mehr, nicht indem es durch eigene geistige Leistung vorangeht, sondern indem es sich auf die geistige Kraft anderer stützt und auf die reiche Klugheit der Vorväter. Bernhard von Chartres formulierte das so, wir seien gleichsam Zwerge, die auf den Schultern von Riesen säßen, so dass wir mehr und Entfernteres sehen könnten als jene. Freilich nicht durch die Schärfe des eigenen Blickes oder durch unsere Körpergröße, sondern indem wir durch die Größe der Riesen aufgehoben und erhöht werden. Ich glaube, deutlicher lässt sich der Unterschied zwischen Mittelalter und Humanismus und ihrer Einstellung zum geistigen Fortschritt nicht zeigen. Dobbiamo essere particolarmente riconoscenti al dottor Zilaghi perché partendo da un punto, vorrei quasi dire, cioè da un personaggio quasi, come ha detto all'inizio, quasi dimenticato, come questo Rudolf von Lücker, ha allargato il discorso gradatamente introducendo gli altri personaggi della cultura grammaticale nel Medioevo, passando poi a quelli dell'età umanistica e mostrandoci come vi è un legame organico, uno sviluppo organico ed unitario nell'accettazione come nel rifiuto, nella discussione come nel contrasto fra questi uomini del Medioevo e la grammatica e la teoria grammaticale umanistica. In fondo ci ha posto in rilievo come anche nel rifiutare questi umanisti finiscono per fare i conti con i grammatici che li hanno preceduti. E vorrei dire, senza che ci sia stato nessun accordo preliminare, è riemersa quelle famose righe di Giovanni di Salisbury, o se volete di Bernardo di Chartres, dei nani e dei giganti. Siamo cioè rientrati in pieno, partendo da un punto estremamente preciso, siamo rientrati in pieno nella discussione e nel problema che ci è stato prospettato questa mattina. Questa mattina il problema ci è stato prospettato nella posizione di contrapposizione della coscienza umanistica verso il passato. Questa sera noi, sulla base di una serie di testi che ci sono stati con estrema puntualità di volta in volta indicati, prospettati e collocati nel tempo, noi siamo stati portati a vedere come, al di là, o se voi volete, al di qua di questa coscienza, c'è però una continuità storico-culturale. Per chi abbia scorso questa, diceva giustamente il nostro collega, per chi abbia scorso attentamente questa lettera di Lorenzo Valla, si è reso conto di come vi sia una presa di distanza da una parte, i grandi autori sono i grandi modelli, ma poi vi è anche un ricordo se voi volete per certi aspetti negativo, ma un ricordo anche di tutti questi altri grammatici che hanno preceduto e che pur tuttavia costituiscono un tessuto di continuità. A me dispiace, perché ripeto, la relazione del dottor Giraghi è estremamente ricca, di non poter entrare nei particolari, ma per chi abbia, anche un po' come chi vi parla, una qualche esperienza di grammatici e di retori del Medioevo, voi avete visto come piano piano vi siano venuti uno per uno sotto gli occhi, da Alessandro di Villiers a Everardo di Bertin, a poi via via tutti gli altri, la Janua e via discorrendo, come in altre parole questi maestri della grammatica medievale vi siano arrivati sotto gli occhi e come abbiano mostrato la loro continuità. E in questo senso spero che voi abbiate colto in tutta la sua importanza quanto ci è stato detto a proposito di Guarino Veronese, di questo personaggio che noi consideriamo e i contemporanei consideravano un maestro dell'insegnamento del latino nel proprio tempo. Io ricordo sempre delle pagine di Giano Pannonio in cui ricorda il grande maestro che egli ha avuto, colui che gli ha insegnato a evitare la barbarie, appunto, e a ritornare alla pura classicità, e che pure è attentissimo a questi grammatici del passato. Quindi, come voi vedete, il nostro problema di questa mattina ci si ripropone in termini diversi, vorrei dire voltato di angolo, ma pur tuttavia nella sua importanza. E allora, come è nostra consuetudine, dopo di avere ancora una volta ringraziato il nostro relatore di questo pomeriggio, prendiamo un 10 minuti di intervallo e poi passeremo alla discussione. Allora, Asia, allgemein die Klage über das Fehlen von Untersuchungen über das Latein der Humanisten, sei es über das humanistische Lexikon, sei es über die Syntax, sei es über den Stil. Hier geht es nur um die Theorie der Sprache. Ich habe mich auch oft gefragt, wieso denn die Humanisten etwa über die Sprache eigentlich nicht philosophiert haben. Denn das haben sie von verschiedenen wenigen Ausnahmen abgesehen nicht getan. Und die Frage stellt sich ja wohl auch jedem Hörer des Vortrages. Ich glaube, der eine Grund liegt darin, dass die Humanisten ja ihren eigenen Stil sehr viel mehr, das hat Scaglione nachgewiesen, aufgrund der direkten Imitatio eines Autors gebildet haben, recht und schlecht, mit Fehlern, wissen alle wie viel, Verstöße gegen die Elementargrammatik, etwa ein Mann wie Poggio Pacciolini, dessen Briefwechsel jetzt von einer Bekannten von mir herausgegeben wird, gemacht hat. Aber trotzdem, ihr Latein bildeten sie sich im direkten Umgang mit den Stilmustern. Und das war also ein Grund, vielleicht, das ist meine Auffassung. Der zweite Grund ist, dass ihnen ja das Philosophieren über die Sprache, beziehungsweise das Anknüpfen an die mittelalterliche Sprachphilosophie, die ja, Sie haben das ja mit Recht erwähnt, vom heutigen Standpunkt aus gesehen, sehr reingekommen war, verhasst war, weil es mit den scholastischen Distinktionen zusammenhing. Es war ihnen alimine ein Gräuel, sich mit solchen Distinktionen zu befassen. Das wollte ich nur dazu sagen. Was eine dritte Bemerkung, sei mir erlaubt, Sie sagten erst, die moderne Grammatik hat gewisse Dinge wieder aufgegriffen, die die mittelalterlichen Grammatiker schon erkannt haben. Ich glaube, man muss da eine wichtige Zwischenstation auch nennen. Das ist also die sogenannte Grammaire raisonnée, die Sprachphilosophie der Jansenisten im 17. Jahrhundert. Da ist eine ganze Menge, nicht wahr, in der philosophischen Grammatik, die Anhänger von Jansenius in Port-Royal, in den Lehrbüchern der Jansenisten steckt sehr viel von Sprachphilosophie drin. Und eine letzte Bemerkung noch zu dem Vergleich mit dem Zwergen und den Riesen. Ich sagte heute Morgen schon, ich habe mich mal mit der Geschichte dieses Topos befasst. Und da ist es ja ganz erstaunlich, wie langlebig er ist. Noch ein Juden, man bedenke ausgerechnet, Juden hat sich dieses Topos in seinem Geschichtsverständnis bestimmt, nicht wahr? Sodass also dieser Topos, möchte ich glauben, nicht allein für das Mittelalter eine gewisse Bedeutung hat und man also etwa die Haltung der sogenannten französischen Renaissance des 12. Jahrhunderts daraus ablesen kann, sondern dass er je nach Stellenwert in den verschiedenen Jahrhunderten immer wieder herangezogen worden ist, um das Verhältnis Antike und Moderne zu begreifen oder zu veranschaulichen. Denn selbstverständlich hat Newton dieses Verhältnis ganz anders angesehen als Bernhard von Schaffner. Dies nur zur Ergänzung. Also ein Wort lege ich ein für die Grammaire raisonnée, nicht mal der Jansenisten. Und im Übrigen also wäre es gut, wenn Sie Nachfolger finden im Studium der humanistischen Grammatik und vor allem eben auch im Studium des humanisten Lateins als solches. Das liegt noch ganz im Argen. Vielen Dank. Io vorrei tradurre qualcosa. Avete seguito perché il professor Burk ha notato il rilievo e l'importanza di questo studio del latino e della grammatica del latino degli umanisti, che assegna una realtà di molta importanza nella comprensione dell'umanesimo in generale. per quello che riguardava poi il rapporto della filosofia della grammatica medievale, che ha avuto delle riprese, dei punti di contatto con le filosofie grammaticali moderne, il professor Buck ha precisato che questo può dirsi in particolare per la grammaire raisonnée dei giansenisti, e che comunque è molto importante che questi studi sugli aspetti grammaticali e filosofico-grammaticali del mondo umanistico siano continuati e ripresi. Ich danke Ihnen schön. Ich habe leider, muss ich zu meiner Schande gestehen, Ihren Aufsatz da über diese Topos nicht gelesen, aber ich kann noch ein neueres Beispiel hervorbringen, den Alfred Adler, der Finder der Individualpsychologie, sein Verhältnis zu Freud. Alfred Adler, der Erfinder der Individualpsychologie, sogenannten, hat sein Verhältnis zu Sigmund Freud auch so charakterisiert, dass er zwar nur ein Zwerg, aber dadurch, dass er auf den Schultern eines Giganten sitze, könne er doch weitersehen. Sicher im Bewusstsein der literarischen Tradition, die dahinter natürlich steht, hinter diesem Vergleich. Das ist auch ein wunderschönes Beispiel. Ja, das ist ein wunderschönes Beispiel. Ich finde es ja schön. Ich meine, und dass er das jetzt in diesem Zusammenhang, dass das verwendet worden ist, also gar nicht mehr im Zusammenhang moderner Antike, sondern Lehrer-Schüler-Verhältnis sozusagen. Adesso vi sarei grato se qualcuno di voi intervenisse. Il quanto ci è stato detto oggi è ricco di elementi di discussione, quindi prima che non fate intervenire noi più anziani, abbiate coraggio voi. Zwei Dinge, Herr Szilágyi. Das erste, was ich selbst festgestellt habe bei den Übersetzungen der Humanisten aus dem Griechischen. Also Leonardo Bruni hat ja den mittelalterlichen Übersetzungen die allergrößten Vorwürfe gemacht, dass sie den Inhalt und die Sprache verschandelt und verhunzt haben. Wenn man mal Brunis Übersetzungen selbst ansieht, dann ist mir vor allem eine Sache aufgefallen. Er gibt den Infinitiv des Auris, den Griechischen, der eigentlich in unserem Sprachgebrauch, also im lateinischen Sprachgebrauch, dann ein Infinitiv Präsens ist, und so auch von den mittelalterlichen Übersetzern ganz richtig übersetzt wurde, den gibt er nun mit Infinitiv Perfekt wieder. Also ein Poesai, was in der mittelalterlichen Übersetzung ganz vernünftig und richtig Fazere wird, ist dann Fizisse, ein Systesastei, was die Medievisten die mittelalterlichen Übersetzer mit Konstruere wiedergeben, wird bei ihm Konstituisse. Oikonomesastei, was in der mittelalterlichen Übersetzung entweder mit Ordinarium Disponere wiedergegeben wird, heißt dann Disposuisse, obwohl es dann eigentlich ein Unsinn ist. Ich bin aber nicht ganz sicher, ob nicht die Eitelkeit des Humanisten dahinter steckt, zu zeigen, dass er gemerkt hat, dass es ein Auris. Ja. Da bin ich mir nicht ganz sicher. Bruni war ja ein eitler Pinge. Und das könnte durchaus sein, hier, bitte seht, ich habe das verstanden, dass das ein Auris ist, das eigentlich nicht perfekt war. Eine zweite, das wäre also eine, von einer ganz anderen Seite hier eine Ergänzung. Aber eine zweite Sache, die mich interessiert, weil ich nichts davon weiß, wie ist die Stellung der Antibarbarie von Erasmus zu solchen Fragen? Ist bei Erasmus, sind da neue Ansätze da, oder bewegt er sich auch in diesen Bahnen, dass es mehr der Wille ist, als dann effektiv die Neuheit? Ich habe außer Erasmus ja noch einen Namen, nicht, das ist Poliziano. Ja. Und ich weiß davon zu wenig, ich habe diese Dinge nicht ganz gelesen. Ja. Soweit es Es sind keine systematischen Grammatiken. Es sind auch bei Coleziano die Behandlung von Einzelfragen. Und die Streitigkeiten um Einzelfragen, die stehen ja wiederum in mittelalterlicher Tradition. Es gibt ja auch da Auseinandersetzungen. Ich weiß es wirklich nicht. Ja, ich würde sagen, wenn ich mich anschauen darf bei Poliziano, wo wir jetzt auch die zweite Zenturie der Michelania haben, dank Banker, sind es ja mehr philologische als grammatische Fragen, zu denen er allerdings sehr scharfsinnige Einzelbemerkungen macht und systematisch, sodass also durch die neuere Philologie, die Philologie, die hinterher kommt, da sehr viel noch lernen kann, verbracht ja nur die wunderschöne Ausgabe jetzt, die erschienen ist, von der zweiten Zenturie zu lesen, was da alles drinsteht und was die Kommentatoren rausgeholt haben. Aber direkt, es sind auch grammatische Fragen, also das müsste man darauf mal durchsehen, ob man da nicht auch Reste tun, sagte ich vorhin, im Allgemeinen von Ausnahmen abgesehen, haben die Humanisten nicht über die Sprache philosophiert. Aber da bin ich mir eben nicht sicher, ob in den beiden Zenturien von Poliziano nicht auch Überlegungen stehen, die mit Sprachphilosophie was zu tun haben. Müsste man einfach mal verifizieren. Den Scharfsinn dazu hat er besessen, mehr als Bruni und mehr als alle anderen, auch mehr als Waller. Aber in der Hauptsache geht es eben, glaube ich, doch, ich habe es nur überflogen, ich habe deswegen ausgelassen, um Dinge, ob es Vergilius oder Virgilius ist. Ja, ja, natürlich. Um so einzufragen und nicht um einen systematischen Aufbau. Ja, bestimmt nicht systematisch. Aber wie gesagt, ich bin kein Kenner all dieser Schriften. Ich möchte nur eine Ergänzung am Rande. Es gibt im 12. Jahrhundert einen Mann, der heißt Maniacutius, und von diesem Maniacutius stammt ein Gedicht, ein Papstgedicht, mit 120 Zeilen ungefähr, und enthält in Gedichtform die Namen aller Päpste von Petrus bis Eugen III. Und das ist gemacht mit dem oben schreibt er auf den Titel Ad incorrupta nomina conservanda. Also im 12. Jahrhundert ein ganz interessanter Versuch, dass ad incorrupta nomina conservanda macht er dieses Gedicht. Es ist für dieser Maniacutius, wer ist das? Und ich habe mich mit dem etwas beschäftigt. Es gibt nun gleichzeitig einen Mann, der heißt Maniacoria. Und der war Mönch. Und der war zuerst Diakon in San Lorenzo in Damaso, dann war er Mönch in Trefontane, dessen Abt der spätere Eugen der Dritte war. Und dieser, er hat geschrieben über Hieronymus, hat Rabbiner in Rom und Hebräer sonst herangezogen zu Bibelübersetzungen, und hat sich mit solchen Übersetzungsproblemen beschäftigt. Und lustigerweise kommt in dem Gedicht nur der Hieronymus vor, und es kommt die Bibelkirche mit und der San Lorenzo in Damaso vor, der Papst, zu dessen Bibelkirche Christophorus bekannt ist. Also es gibt noch andere Gründe, die dafür sprechen, dass das dieser Maniacoria ist. Und der hat ausgesprochen, könnte man sagen, prähumanistische Tendenzen verfolgt, in der Mitte des 12. Jahrhunderts ad incorrupta nomina conservanda. Das nur als eine Randglosse dazu. Ja, solche Prähumanisten haben wir ja im Mittelalter wie Lucus von Ferrier. Ja, Lucus von Ferrier. Der hat ja kollationiert. Es stärkt natürlich irgendwo ihre These, nicht auch. Dankeschön. Io vorrei, visto che i giovani tacciono, spero non impauriti dai grammatici, perché poi erano esseri umani come noi, anzi voi sentite che gli rimproverano di commettere tanti errori, quindi dovremmo essere consolati e avere coraggio. Io vorrei, se lei permette, porre un problema. Nella lettera di un problema, una questione, Nella lettera di Lorenzo Valla io vedo una distinzione abbastanza organica. Primo, gli autori che lo hanno, per così dire, ispirato. Quindi vogliamo vedere così. Prima, gli autori che in un certo senso lo hanno ispirato, sono i grandi classici, Maximi et Maximis Proximi. Credo che sia, diciamo così, il punto fondamentale per quella imitatio di cui abbiamo parlato. Cioè, l'eleganza nasce dalla imitatio di questi maestri. E fin qui siamo d'accordo, non vedo problemi. D'altra parte, a un certo punto ci sono gli uomini dei quali pudet hos nominare, Franciscum Butum, Gerardum Martinum. Ora, in un certo senso qui abbiamo messi insieme dei grammatici o dei maestri di stile con persone che non si proponevano affatto di essere dei maestri di stile, ma che tali sono stati considerati successivamente. Petrus Avineis, lei sa, mi insegna, che non ha mai proposto, non si è mai proposto di fare il maestro di grammatica o di stile, sono stati i posteri che lo hanno, diciamo, eretto a tale. Uguccione è un'altra cosa, Azzone è un'altra cosa, Benvenuto ancora un'altra. È strano che fra tutti questi personaggi compaia Pier della Vigna. In che senso, ecco la mia domanda è questa, in che senso egli lo sente come qualcuno da evitare? Perché gli altri io riesco a capire, Alano va bene, Uguccione d'accordo, Azzone va bene, Nicola Trivè benissimo, Benvenuto idem, ma perché Pietro Davigna? Io devo dire, non so, adesso rileggendolo insieme e avendo l'occasione di avere lei che ha studiato questi problemi, le faccio una domanda che mi sono posto senza dare una risposta più volte, cioè in questo contenuto, in questo contesto, perché un Pietro della Vigna? Danke schön. Ich habe mir dieselbe Frage gestellt und da wir ja den Fachmann bei uns im Haus hatten, habe ich. Ja, einverstanden, Herr Schaller. Ich habe Herrn Schaller gefragt. Nun muss man dazu sagen, dass es keine griechische Ausgabe dieses Briefes gibt. Wir sind auf diesen alten Druck angewiesen, der ja in Turin anastatisch nachgedruckt wird, sodass man zum Beispiel auch nicht weiß, ob dieses Katholikonem nun ohne ist. Oder ein Druckfehler. Mhm. Warum schreibt er Katholikonem? Er kann ja Griechisch. Und er weiß ja, dass es Katholikon heißt. Und vielleicht wollte er sich lustig machen. Aber Petrus von Wien? Aber der Petrus von Wien könnte. Nun, Herr Schaller sagt... Mit dem Katholikonen? Das ist der Johannes Baldi von Wien. Johannes Baldi. Ja, aber man würde doch nicht Katholikonen schreiben. Nein. Entweder er verhöhnt ihn durch diese etablierte Namensform, oder der Drucker wusste es nicht. Genauso besteht die Möglichkeit, Herr Schaller sagte mir, es gibt einen, aber auch nur einen Briefsteller, einige Briefe, die ein Petrus de Viveri ist, den ich sonst nirgends finden konnte, aber den einige seiner Sachen... In diesem Fall wäre es nicht Petrum Aderinis, sondern Petrum de Viveri. Wobei aber immer noch die Möglichkeit besteht, und deswegen habe ich auf diesen Sammelband hingewiesen, dass die gesammelten Briefe von Salutati und Petrus de Vinei schon damals als Lehrbuch bekannt waren. Und er sagen wollte, den Salutati ja, aber nicht die Briefe des Petrus de Vinei, dass er auf so etwas angespielt hat. Das halte ich für möglich, aber solange man nicht weiß, ob überhaupt der Kanzler Friedrichs gemeint ist, glaube ich, oder eine andere Person, die nur hier verschrieben ist. Genauso wie dieser Dionysius Exiguus, aus der ersten Hälfte des 6. Jahrhunderts, der über die Zeitrechnung geschrieben hat, hier nicht reinpasst. Ja, aber mir fällt kein anderer Dionysius ein. Ich meine, der Pseudo-Dionysius ist auch eben. Ich meine, dass dieser Sammelband Salutati und Petrus de Vinei zusammen entstanden ist, hat ja vielleicht seine Erklärung darin, dass Salutatum bekanntlich sehr viele mittelalterliche Stilelemente noch aus der Artis Dictandi und so weiter und wahrscheinlich auch aus dem Formenbuch von Pietro della Vigna übernommen hat, sodass man ohne sich sozusagen an Salutatum zu versündigen, die ruhig zusammenbinden konnte. Die konnten also zusammen in der Bibliothek stehen, denn in dem Salutati-Latein steckt ja viel drin. Und wenn man eine Geschichte des Humanisten-Lateins schreiben würde, was ja ein sehr schwieriges Unterfangen ist, weil alle Vorarbeiten fehlen, müsste man ja auch berücksichtigen, dass man schon die Humanisten des Quattrocento sich über Petrarcas Latein lustig macht. Warum? Ihm zwar seine historische Bedeutung, er war der Erste, der also aus der Finsternis und so weiter, aber sein Latein wurde schon kritisiert im Quattrocento. Es ist also innerhalb des Humanisten-Lateins schon eine Entwicklung, die natürlich auch mit der Geschichte des Ciceronianismus zusammenhängt, was also nicht bei Cicero steht, darf überhaupt nicht verwendet werden. Das müsste man auch berücksichtigen, wenn man also. Und nun glaube ich, dass dieses Zusammenbinden zweier Bände, Herr Sottili, der morgen ja wohl sprechen wird, hat mal in einem Kreis bei uns in Deutschland einen sehr interessanten Vortrag gehalten über zusammengebundene mit Petrarca Handschriften, die in deutschen Bibliotheken sind, zusammengebundene andere Autoren. Und hat daraus also überzeugende Schlüsse über die Bedeutung Petrarcas im deutschen humanistischen Unterricht gezogen. Dieses Zusammenbinden von Bänden ist eine höchst wichtige Erscheinung, aus der man eine ganze Menge also deduzieren kann. Aber ich danke Ihnen, denn mich hat dieser Petrus Bellinis auch gestört. Ja, und ich habe dabei noch eine Frage für Sie, wenn es möglich ist. La mia domanda è questa. Vedo che qui c'è praticamente quasi tutti gli scrittori di grammatica, e una buona parte perlomeno dei grammatici e degli scrittori. È strano che io non vedo buon compagno, magistro un buon compagno. Buon compagno da Simone. È molto strano. Ma non. Lei non lo ha incontrato? No, la mia domanda è questa. Nella sua esplorazione grammaticale e retorica dei testi umanistici, buon compagno, lei è mai comparso? Mai. Ma nemmeno gli altri autori delle arti scrittane di Bologna, eccetera, ci sono. Non è solo buon compagno. Sì, va bene, cioè, sarebbe Guido da Faba. Nessuno di questi. Ich habe nicht auf die Texte beschränkt, die sich mit der Grammatik beschränken. Nein, ich meine hier in dem Brief von nein, nein, er geht ja nicht auf die Briefstelle ein. Deswegen ist ja der Petrus. Ja, aber in diesem Fall noch Petro, ancora una volta Pietro della Vigna allora è ancora più strano, perché Pietro della Vigna è in fondo diventato uno degli elementi di questa. Di questi Briefsteller del XII e XIII secolo. Ja, wobei zu sagen ist, dass einige dieser Humanisten natürlich auch Briefsteller verfasst haben. Ja, also auch der Buti und. Aber ich glaube, dass sie in diesem Zusammenhang eben nur wegen ihres Grammatikunterrichtes aufgezählt sind. Was andere gehört zur Rhetorik. Hey. Ich wollte noch eine Frage an Sie richten. Warum, ich glaube, wenn ich richtig verstanden habe, Sie nannten Nikolaus von Trevet einen Art Humanisten? Das ist mir nicht ganz, also bisher nicht geläufig gewesen. Haben Sie dafür? Er wird also im Nachschlagwerken als Vorläufer des Humanismus bezeichnet. Er heißt erst, ich meine, er ist 14. Jahrhundert. Ja. Und hat außer den Annalen eben Kommentare zu Livius, Juvenal und zu Senecas Tragödien verfasst. Also, was wollen Sie mehr? Aber dagegen würde ich einwenden, dass man Giovanni del Virgilio eben auch nicht als einen Humanisten bezeichnet. Das Kommentieren antiker Autoren legitimiert noch nicht die Zugehörigkeit zum Humanismus. Es gibt erste Lage eine Metaphysik und auch von den der ganz war schlecht mitläuft. Ja. Das heißt, es ist eine Spur, auch nicht Brennmann. Ich Nein, ich habe das, wenn ich das nicht gelesen hätte, hätte ich ihn nicht eingeordnet. Ja. Von meinem Studium her und weiß ich nicht, wer Humanist ist und wer nicht. Ich sagte, deswegen muss ich mich daran halten, was heute in den Nachschlagewerken manchmal so bezeichnet wird. Bei der Budri ist es was anderes, denn der kommt ja auch im 14. Jahrhundert wird er oft kopiert. Und von Trivet gibt es auch unendierte sprachlogische, durchaus mittelalterliche Werke. Aber nur eben, dass er diese antiken Studien auch als wichtig und bedeutend. Ich kenne ihn nicht mehr. Daniel Benvenuto da Imola, der ist ja bekannt durch seinen großen Dante-Kommentar, den würde man aber eben zu den mittelalterlichen Dante-Kommentatoren rechnen. Was er sonst noch gemacht hat, das kenne ich nicht. Ich kenne nur den Dante-Kommentar und der hält sich ja durchaus im Rahmen des mittelalterlichen Kommentierens. Er hat also im Gegensatz zu dem oben genannten Buti, der ja auch Dante-Kommentar war, ja. Seiner war mehr historisch, der andere war mehr grammatisch. Ja. Und dann hat er aber Kommentare geschrieben zu Lucans Pharsalia und zu Valerius Maximus, Dictae Facta Memorabilia, die natürlich alle beide im Mittelalter sehr beliebte Schriften waren. Ja. Aber der Umstand, dass man eben so etwas Antikes, Heidnisches aussucht, um es zu kommentieren, wäre im Mittelalter zumindest auffällig gewesen. Also, um zu entscheiden, ob so ein Mann, wenn er einen antiken Autor kommentiert, als Humanist im üblichen Sinne zu bezeichnen wäre, müsste man eben diesen Kommentar genau ansehen. Natürlich. Was er nun den antiken Autor in dem Kommentar macht. Natürlich, wir haben die christlichen Dokumente, aber so etwas handelt sich hier, glaube ich, nicht. Aber ich weiß es nicht. Ja, genau. Das ist ja auch eine Nebensächlichkeit. Dann zu dem Dionysius, das hat mir doch zu denken gegeben, was Sie, Sie können den praktisch nicht einordnen. Dass das der Dionysius von Borgo San Sepolcro ist, ist nicht, auch nicht möglich. Mit den Übersetzungen? Ja. Das ist möglich. Aber ich meine, da hätte er ja. Wenn einer nun wirklich anfängt, Griechisches ins Lateinische zu übersetzen, warum sollte der hier angegriffen werden? Und zwar verhältnismäßig schon gute Übersetzungen liefert. Das kann sein, ich weiß es nicht. Ich meine, ich sehe in den Waller nicht hinein. Man muss den Text bestätigen anders. Es wird bei Waller sonst nirgends mehr in Dionysius in einer anderen Stelle. Ich weiß es nicht. Das ist eine gute Frage. Das ist, wie man vergleichen kann, war auch ein Dionysius Wort. Das hätten wir uns schon in München über diese Identifizierung näher sagen. Dieser Herr da Napoli schreibt, dass man die Leute auch nicht identifizieren kann. Er hat ein ganzes Buch über Waller geschrieben. Also. Der Giovanni di Napoli. Ja. Ja. Ja. Ja. Das ist wunderschön. Also meine Waller-Kenntnisse gehen gewiss nicht so weit wie das. Finora abbiamo sentito le nostre voci. Che cosa c'è che vi impaurisce? Sarebbe da domandare tanti di questi signori drammatici. Senta, io vorrei allora, se mi permette, di farle ancora un'altra domanda. Lei mi parlava lei ha parlato tra l'altro di Ludolf von Hildesheim. Questo Ludolf von Hildesheim è in qualche modo partecipe, sia pure a titolo tardivo, eccetera, della scuola Kanzelleriska di Hildesheim, della scuola imperiale. Ja. Non vi meravigliate della mia domanda, a Hildesheim c'è stata una scuola cancelleresca imperiale alla quale ha appartenuto uno dei più grandi scrittori tra la seconda metà del XII secolo e i primissimi anni del XIII, come Goffredo da Viterbo. E quindi è una scuola molto importante per la cancelleria imperiale. Ecco, allora è in qualche modo legato a quello che. Aber es ist, das müsste man bei Rockingen nachlesen. Rockingen hat eine sehr ausführliche Einleitung zu dem Ludolf von Hildesheim, den Abdruck, also in Teilen, nur ist nicht das Ganze. Und Daher habe ich auch nur die Datierung dieses Ludolf von Hildesheim Mitte des 13. Jahrhunderts. Aber ich habe mir Herr Schallabisch versichert, ich habe mich nicht mehr beschäftigt, nachdem ich einmal gesehen habe, dass es nicht dasselbe sein dürfte. Allora, erano obbligate noi a fare a diventare una specie di archieri con San Sebastiano, eh? Perché se non c'è altre domande da porre, allora noi dobbiamo con largo anticipo chiudere la nostra seduta con il rammarico delle domande che si potevano porre e non si sono poste. Allora io non posso fare altro se non ringraziare il dottor Szilágyi di averci dato una così sapiente lezione e di augurare domani la ripresa del nostro lavoro con un po' più di loquacità. Devo dire che quest'anno sono, diciamo così, un po' sorpreso anche fin ein wenig bewundert auch von seitens der deutschen Teilnehmer. Die voriges Jahres waren sehr tüchtig und sie haben schwere und punktuelle Fragen gestellt. Aber dieses Mal parliamo noi. In ogni modo, ancora una volta, grazie al dottor Szilágyi e chiudiamo la nostra seduta di oggi. Sì. E ancora per la città di Mercoledì. Ah, ecco, ci sarebbe da porre un problema in discussione, sì. Ed è questo. Abbiamo, poi magari lo dici in tedesco. Sì. Abbiamo in previsione una gita per mercoledì pomeriggio. Le possibilità della gita